Der Sketch macht deutlich, wie schwer es dem Propagandaministerium fiel, das Abhörverbot zu begründen. Letztlich blieb nur die Drohung mit drastischen Strafen. Aber auch der Einsatz von Radiokontrolleuren, die den Rundfunkempfang in einzelnen Wohnblöcken überwachen sollten, konnte nicht verhindern, dass sich vor allem der deutsche Dienst der BBC ungebrochener Beliebtheit erfreute. In den geheimen Lageberichten der SS, die von Spitzeln zusammengestellt wurden, findet sich immer wieder die Formulierung, dass die deutsche Bevölkerung denke, man müsse den Londoner Sender hören, um zu erfahren, was wirklich geschehe. Und weiter heißt es in dem Bericht für die letzte Märzwoche des Jahres 1941, es wird nun öfters geäußert, dass die englische Berichterstattung Recht behalten habe. Man sei schon gewöhnt, dass wesentliche und unangenehme Meldungen in der deutschen Presse überhaupt nicht oder in kleiner Aufmachung an versteckter Stelle gebracht würden. Kurz vorher, am 11. März 1941, hatte der deutsche Dienst der BBC einen Sketch gebracht, in dem Frau Wernicke, eine Berliner Schnodderschnauze, das Abhörverbot auf ihre Weise verkörperte. Den Text hatte der aus Karlsbad stammende und über Prag nach London emigrierte Bruno Adler geschrieben, der vor der NS-Zeit Lehrer an der Staatlichen Kunstakademie in Weimar gewesen war. Es sprach die in Berlin geborene Schauspielerin Annemarie Hase, für die schon Friedrich Holländer, Kurt Tucholsky und Erich Kästner Texte verfasst hatten. Wegen ihrer jüdischen Abstammung war sie 1936 aus Deutschland geflohen. Nur mal los, meine Damen, nun machen Sie mal ein bisschen Dalli. Einstechen, umschlagen, durchziehen, abstippen, wie wir gesagt haben, als wir noch im Flügelkleide gingen. Fix, fix, Kinder, sonst geht das Jahr zu Ende und wir sitzen da mit unserem Pulswärmer und wissen nicht, wozu. Denn für dies Jahr hat er uns doch das Ende von der ganzen Sieherei versprochen. Und an Führerwort ist bekanntlich nicht zu tippen. Also mal rinnende Kartoffeln, wo wir nicht haben. Oder rinnende Wolle, wo wir auch nicht haben. Nee, da will ich nicht von wissen, Kinder. Nee, das Radio drehe ich nicht an. Nee, nichts zu machen. Wie leicht drehst du da ein bisschen so weit und hast du nicht gesehen, bist du ein Volksschädling. Aber wat denn? Ihr wisst doch, unser guter kleiner Doktor hat das doch nicht gerne. Nun sag doch bloß nicht so eine Sachen. Was für die Engländer erlaubt ist, kann uns auch nicht schaden. Der Doktor hat es uns doch auseinandergepolkt, warum es denen nicht tut, wenn sie die ausländischen Sender hören. Weil sie nämlich national geeint sind. Wir haben ein Reich, ein Volk, ein Führer, aber das genügt eben nicht für die nationale Einheit. Da verlasst ihr nur auf den Jöbels. Der weiß das besser. Ich sage, solange wir nicht ganz geeint sind, dürfen wir nicht hören, weil wir nicht geeinigt sind. Und wenn wir mal geeinigt sind, dann brauchen wir nicht hören, weil wir uns denn ja einig sind. Ist doch klar wie Kloßbrühe, wa? Ich sah euch, Kinder, jieperblichen Sie bloß nicht so nach dem Londoner Rundfunk. Was habt ihr denn schon von, wenn er immerfort hört, wie viele wieder in Norwegen erschossen, in Prag aufgehängt und in Frankreich ingelocht worden sind? Was ist denn schon dabei, wenn sie jeden Tag einen Haufen Leute umbringen, die nicht dafür können? Geiseln heißt das in der Sprache von totalen Krieg. Und ich erinnere mir dunkel, dass wir in der Schule was gehört haben darüber von den Hunden. Weißt du noch, Geräte? Was, da findest du was bei? Na, mach da mal bloß keinen Fleck. Hast wohl ganz vergessen, dass wir mittendrin sind, eine neue Kultur über das geeinte Europa zu verhängen. Wem das nicht passt, der wird eben umgelegt. Ich kann bloß sagen, es lohnt sich ja nicht, das hinhören. Stellen Sie sich doch bloß vor, Frau Nachbarn, Ihr Otto wäre bei der Marine und Sie hätten schon eine ganze Zeit lang kein Sterbenswörtchen gehört von ihm und Sie denken schon das Schlimmste und eines Tages kriegen Sie aus dem Londoner Rundfunk die gute Nachricht, das Allerschlimmste zu hören. Frau Vosswinkel in Berlin, Frankfurter Allee. Frau Vosswinkel, ihr Sohn Otto, Matrosengefreiter, ist Kriegsgefangener. Nee, Kinder. Ich lass mir von euch nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Ich werde mir hüten und euch sagen, was ihr sonst noch hören könnt. Wenn einer glaubt, er hat seine Ohren zu hören, dann ist er ein Volksschädling. Und in doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn er denkt, er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund, um zu sprechen. Der ideale Volksgenosse ist taub, blind und stumm. Auf Wiederhören.